Vielleicht ebenso sehr, um ein kürzlich erhaltenes Geschenk zu bewundern, als um sich zu vergewissern, ob die vereinbarte Stunde heranrücke. Die Wartezeit dauerte nicht lange. Ein Hund kam schnuppernd aus der Macchia hervor. Und als das Mädchen den Namen Brusco gerufen hatte, sprang er schweifwedelnd auf die beiden jungen Leute zu. Bald darauf erschienen zwei wildbärtige Gesellen. Die Flinte unterm Arm, die Patronentasche am Gürtel, das Gewehr an der Seite. Ihre zerrissenen, vielfach geflickten Kleider kontrastierten gar seltsam gegen ihre glänzenden, aus einer berühmten Fabrik des Kontinents stammenden Waffen. Trotz des offensichtlichen Unterschiedes der sozialen Position begrüßten sich die vier Personen mit der Vertraulichkeit alter Freunde. »Na, Os Anton«, sagte der ältere der beiden Briganten zu dem jungen Mann, »so ist eure Sache also beendet. Einstellung des Verfahrens, meine Glückwünsche. Leid tut es mir nur, dass der Advokat Baricini nicht mehr auf der Insel ist und dass wir dadurch um den Anblick seines Ingrims kommen. Und euer Arm?« »Der Arzt sagt, in 14 Tagen dürfe ich die Binde ablegen.« »Brando, mein Freund, ich reise morgen nach Italien ab und ich habe dir und dem Abate lebewohl sagen wollen. Deshalb habe ich euch bitten lassen, hierher zu kommen.« »Ihr habt es recht eilig«, meinte Brando Loccio. »Gestern seid ihr freigesprochen und morgen wollt ihr schon weg.« »Man hat Geschäfte«, sagte das junge Mädchen frohgelaunt. »Signori, ich habe euch Proviant mitgebracht. Esset und lasst doch meinem Freund Brusco ein ordentliches Teil zukommen.« »Sie verwöhnen den Brusco, Signorina Colomba. Doch er erweist sich auch dankbar. Sie werden sich gleich davon überzeugen.« »Allons, Brusco«, rief er und hielt sein Gewehr waagerecht hin. »Spring zu Ehren der Baricini!« Der Hund blieb unbeweglich, leckte sich das Maul und sah seinen Herrn an. »Spring für die Della Rebbia!« Und Brusco sprang 2 Fuß höher, als nötig gewesen wäre. »Hört, meine Freunde«, sagte Orso, »ihr treibt doch eigentlich ein bedenkliches Handwerk. Falls ihr eure Karriere nicht auf dem Platze beendet, den wir da in der Tiefe sehen, ist das Beste, was euch treffen kann, die Kugel eines Gendarmen in der Macchia.« »Nun«, meinte Castricone, »ein solches Ende wäre mir 1000-mal lieber als der Tod im Krankenbett, inmitten des Gejammers mehr oder weniger aufrichtiger Erben. Wenn man wie wir an frische Luft gewöhnt ist, dann gibt es nichts Schöneres als den Tod in den Stiefeln, wie die Leute hierzulande sagen.« »Ich möchte«, fuhr auch sofort, »dass ihr diese Insel verließet und ein ruhigeres Leben führtet. Warum solltet ihr zum Beispiel nicht nach Sardinien gehen, wie es mehrere eurer Kameraden getan haben? Ich könnte euch die Mittel dazu besorgen.« »Nach Sardinien«, rief Brando Loccio entrüstet, »der Teufel hole die Sarden mit ihrem Kauderwelsch. Das ist keine Gesellschaft für uns.« »Pfui, über Sardinien, dort ist nichts zu holen«, pflichtete der Theologe bei. »Aber wundern tut es mich doch, Signor Della Rebbia, dass ihr, ein Mann von so viel Wissen und Geschmack, unser Macchia-Dasein nicht teilen mögt. Habt ihr denn keinen Sinn für den Reiz unbeschränkter Freiheit in diesem herrlichen Klima? Mit solchem Zepter«, er wies auf sein Gewehr, »ist man überall König, soweit die Kugel reicht. Man herrscht, man bestraft das Unrecht. Das ist eine ebenso moralische wie ergötzliche Unterhaltung, Signore. Es gibt auf der Welt kein schöner Leben als das eines fahrenden Ritters, zumal wenn man besser bewaffnet und etwas vernünftiger ist als der hagere Held des Romans von Cervantes. Glaubt mir doch, Signor Orso, nichts kommt dem Räuberleben gleich.« »Oh, wenn nicht eine gewisse junge Engländerin wäre, wer weiß, ob ihr nicht mit Freuden einer der unsrigen würdet.« »Meine zukünftige Schwägerin liebt die Macchia nicht«, erklärte Colomba lächelnd. »Sie hat allzu viel Angst dort ausstehen müssen.« »Ihr wollt also unbedingt hierbleiben«, sagte Orso zu den freiheitsliebenden Freunden. »Na, es sei. Dann sagt mir nur, was ich für euch tun kann.« »Nichts«, antwortete Brando Loccio, »als bisweilen freundlich an uns zu denken. Ihr habt uns sehr viel Gutes erwiesen. Kilina hat eine Mitgift bekommen, und wir wissen, dass euer Pächter uns im Notfall Brot und Pulver geben wird. Also, adieu. Hoffentlich sehen wir uns auf Korsika doch einmal wieder.« »In dringenden Fällen«, sagte Orso, »pflegen ein paar Goldstücke gute Dienste zu leisten. Da wir jetzt alte Freunde geworden sind, werdet ihr mir den Gefallen tun, dies Beutelchen nicht zurückzuweisen.« »Nichts von Geld zwischen uns, Leutnant«, sagte Brandolaccio in entschiedenem Ton. »In der Welt dort unten mag Geld allmächtig sein«, meinte Castriconi. »Bei uns in der Macchia gilt nur ein tapferes Herz und eine unfehlbare Flinte.« »Ich möchte nicht von euch Abschied nehmen«, hub Orso wieder an, »ohne euch wenigstens ein Andenken zurückgelassen zu haben. Sag, Brando, womit könnte ich dir eine Freude bereiten?« Der Bandit kratzte sich den Kopf, warf einen schrägen Blick auf Orsos Gewehr und sagte, »Verdammt noch mal, Leutnant, wenn ich wagte...« »Aber nein, ihr hängt zu sehr daran.« »Was wünschest du dir denn?« »Nichts. Das Ding selbst tut's ja nicht. Alles kommt auf die Handhabung an. Ich denke immer noch an jenen verflixten Doppelschuss mit einer einzigen Hand. Oh, sowas lässt sich nicht wiederholen.« »Ist es dies Gewehr, das du möchtest?« »Ich habe es dir mitgebracht.« »Aber bediene dich seiner so wenig wie möglich.« »Oh, Meisterschüsse wie die euren kann ich euch nicht versprechen. Sollte aber diese Waffe jemals in anderen Händen betroffen werden, so könnt ihr sicher sein, dass Brando Savelli in der Macchia den Brigantentod gefunden hat.« »Und ihr, Castriconi, was darf ich euch zum Geschenk machen?« »Da ihr mir absolut ein greifbares Andenken von euch hinterlassen wollt, so bitte ich euch ohne Umschweife, mir einen Horaz von möglichst kleinem Format zu schenken. Das wäre mir eine wunderbare Zerstreuung, und gleichzeitig behielte ich mein liebes Latein im Gedächtnis. Am Hafen in Bastia ist eine nette Kleine, die Zigarren verkauft. Gebt ihr das Buch. Sie wird es mir zukommen lassen.« »Ihr sollt eine Ausgabe von Elsevier bekommen, mein hochgelehrter Herr. Es befindet sich zufällig eine solche unter den Büchern, die ich mitnehmen wollte. Und jetzt, meine Freunde, müssen wir uns trennen. Ein letzter Händedruck noch. Wenn ihr eines Tages doch vielleicht Lust nach Sardinien bekommen solltet, dann schreibt an den Advokaten N., der euch meine Adresse auf dem Kontinent angeben wird.« »Leutnant«, sagte Brando, »wenn ihr morgen aus dem Hafen heraus seid, dann schaut nach den Bergen zurück auf eben diese Stelle hier. Wir werden wieder da sein und euch mit unseren Tüchern zuwinken.« Darauf trennte man sich. Orso und seine Schwester nahmen den Weg nach Cardo, die Banditen den in die Berge. An einem schönen Aprilmorgen führte eine Kalesche vier Reisende aus den Toren der Stadt Pisa heraus. Den Colonel Sir Thomas Neville, seine Tochter, die seit wenigen Tagen verheiratet war, Orso und Columba. Die kleine Gesellschaft wollte ein etruskisches Totengewölbe in Augenschein nehmen, das vor kurzem entdeckt worden war und von allen Fremden besucht wurde. Als man in die Tiefe der Grabanlage hinabgestiegen war, zogen Orso und seine Frau ihre Bleistifte hervor, um die an den Wänden befindlichen Fresken abzuzeichnen. Der Colonel und Columba, die für Archäologisches nur wenig Interesse aufbrachten, ließen die beiden allein und machten einen Gang in die Umgebung. »Liebe Columba«, sagte der Colonel, »keinesfalls werden wir zum Mittagessen in Pisa zurück sein können. Sind Sie nicht hungrig? Orso und seine Frau stecken in Altertümern, und wenn sie erst zu zeichnen anfangen, hören sie nicht so leicht wieder auf.« »Ja«, sagte Columba, »und dabei bringen Sie vermutlich nicht die kleinste Skizze zustande.« »Mein Rat wäre«, fuhr der Colonel fort, »dass wir in den kleinen Bauernhof da drüben gingen. Dort finden wir sicherlich Brot und Wein, vielleicht sogar auch Erdbeeren mit Rahm, und können in aller Ruhe abwarten, bis unsere Zeichenkünstler fertig sind.« »Sie haben recht, Colonel. Sie und ich, wir sind die beiden Vernünftigen der Familie. Und wir wären sehr töricht, uns zu Märtyrern dieser Verliebten zu machen, die nur von poetischen Gefühlen leben. Geben Sie mir den Arm.« »Nicht wahr? Ich verrate schon Anlagen, mich zu bilden. Ich hake den Arm ein, ich setze einen Hut auf und trage Kleider nach der neuesten Mode. Ich habe Schmucksachen, lerne viele schöne Dinge und bin durchaus kein wildes Geschöpf mehr. Sehen Sie nur die Grazie, mit der ich diesen Schal zu tragen weiß.« »Der blonde Offizier von Ihrem Regiment, der bei der Hochzeit war, Ich kann seinen Namen nicht behalten. Dieser Dandy, den ich mit dem kleinen Finger umstoßen könnte. Chetworth? Fragte der Colonel. Ganz richtig, aber diesen Namen auszusprechen, wird mir nie gelingen. Nun, der ist wie toll verliebt in mich. Columba, Sie scheinen kokett zu werden. Wir müssen uns also auf eine zweite Hochzeit gefasst machen. Ich mich verheiraten? Wer soll dann meinen kleinen Neffen erziehen, wenn Orso mir einen geschenkt haben wird? Wer soll ihn Korsisch sprechen lehren? Ja, das soll er lernen. Und eine Zipfelmütze werde ich ihm anfertigen, damit Sie recht hübsch in Wut geraten können. Warten Sie lieber zunächst, bis Sie einen Neffen bekommen. Und dann werden Sie ihn gewiss auch mit Dolchen spielen lehren, vermute ich. Adieu, ihr Dolche, sagte Columba mit pathetischer Heiterkeit. Jetzt habe ich einen Fächer, mit dem ich Ihnen auf die Finger schlagen kann, wenn Sie boshaft gegen meine Insel werden. Solchermaßen plaudernd traten sie in die Meierei ein, wo alles Gewünschte vorhanden war. Wein, Erdbeeren und Rahm. Columba half der Pächterin beim Pflücken der Erdbeeren, während der Colonel sich schon an einem ausgezeichneten Aleatico delektierte. An der Biegung eines Gartenweges erblickte Columba einen Greis, der auf einem Strohstuhl in der Sonne saß und offenbar krank war. Seine Wangen waren hohl, die Augen eingefallen, er war völlig abgemagert, und seine Regungslosigkeit, die Blässe, die Starrheit des Blickes ließen ihn einer Leiche ähnlicher sein als einem lebendigen Wesen. Columba sah ihn minutenlang mit einem so gespannten Ausdruck an, dass es der Pächterin auffiel. »Dieser bedauernswerte Greis«, sagte sie, »ist ein Landsmann von Ihnen. Denn ich merke an Ihrer Aussprache, dass Sie Korsin sind, Signorina. Er hat in seiner Heimat großes Unglück erlitten. Seine Söhne sind auf schreckliche Weise ums Leben gekommen. Man sagt, ich bitte Sie sehr um Verzeihung, Signorina, dass Ihre Landsleute, wenn sie verfeindet sind, sich nicht besonders zartfühlend gegeneinander benehmen. Und so hat dieser arme Herr ganz allein zurückgeblieben, sich nach Pisa gewandt, zu einer entfernten Verwandten, die die Besitzerin dieses Hofes ist. Der gute Mann ist ein bisschen verdreht. Das kommt vom Unglück und vom Gram. Und da seine Anwesenheit der Signora, die gern Besuch empfängt, bald peinlich wurde, so hat sie ihn hierher gebracht. Er ist ganz sanft. Uns stört er gar nicht. Den ganzen Tag spricht er keine drei Worte. Der Arzt kommt jede Woche und meint, er werde es wohl nicht mehr lange machen. So ist er ein Todeskandidat, sagte Columba. In seiner Lage muss der Tod ein Glück sein. Sie sollten ein paar Worte auf Korsisch mit ihm sprechen, Signorina, meinte die Pächterin. Das würde ihn gewiss aufheitern. Wir wollen sehen, antwortete Columba mit einem rätselhaften Lächeln. Sie näherte sich dem Greise, bis ihr Schatten ihm den Sonnenschein wegnahm. Der Schwachsinnige hob den Kopf und starrte Columba an, die ihrerseits immer noch lächelnd auf ihn niedersah. Da fuhr sich der Alte mit der Hand über die Stirn und schloss die Augen, als wolle er dem Blicke Columbas ausweichen. Bald öffnete er sie wieder, ganz unheimlich weit. Seine Lippen zitterten, er wollte die Hände ausstrecken, doch wie gebannt von Columba blieb er an seinen Stuhl gefesselt, unfähig sich zu bewegen oder ein Wort hervorzubringen. Endlich begannen dicke Tränen aus seinen Augen hervorzuströmen und schwere Seufzer entrangen sich seiner Brust. »Das ist das erste Mal, dass ich ihn so sehe«, sagte die Pächtersfrau zu Columba. Und zu dem Alten: »Die junge Dame ist eine Landsmännin von Ihnen. Sie ist gekommen, um Ihnen einen kleinen Besuch zu machen.« »Gnade«, rief der Greis mit heiserer Stimme. »Bist du noch nicht zufrieden, du Vampir? Wie hast du es fertiggebracht, jenes Blatt zu lesen, das ich verbrannt hatte? Und warum alle beide? Gegen Orlanduccio hast du nichts Belastendes lesen können. Den einen hättest du mir lassen müssen, diesen einzigen, den Orlanduccio. Sein Name stand nicht auf dem Blatt.« »Ich brauchte sie alle beide«, sagte Columba leise in korsischem Dialekt. »Jetzt sind die Äste weggeschnitten. Und wenn der Stamm nicht so morsch wäre, ihn hätte ich aus der Erde vertilgt. Beklage dich nicht, Alter. Du hast nicht mehr lange zu leiden. Ich aber, ich habe 2 Jahre gelitten. Der Greis stieß einen Schrei aus, der Kopf sank ihm auf die Brust. Columba aber wandte ihm den Rücken und ging langsam zum Hause zurück, wobei sie einige kaum hörbare Worte aus einem Bocero vor sich hin summte. Ewig dürstet meine Rache nach der Hand, die abgedrückt hat, nach dem Auge, das gezielt hat, nach dem Herzen, das den Plan sann. Während die Pächterin sich beeilte, dem alten Manne beizuspringen, setzte sich Columba mit geröteten Wangen und glühenden Augen zum Colonel an den Tisch. »Was haben Sie nur?« fragte dieser. »Sie sehen plötzlich aus wie damals in Pietranera, an dem Tage, wo man uns Gewehrkugeln zum Mittagessen auftischte.« »Es waren mir Heimaterinnerungen in den Sinn gekommen. Doch jetzt ist es vorbei. Ich werde Patin sein, nicht wahr?« »Oh, welch schöne Namen will ich ihm geben. Gilfuccio Tommaso Orsoleone.« In diesem Augenblick trat die Pächtersfrau in die Stube. »Nun?« fragte Columba mit vollkommener Seelenruhe. »Ist er tot? Oder nur ohnmächtig?« »Es war nichts, Signorina, aber merkwürdig ist mir doch, welche Wirkung Ihr Anblick auf ihn geübt hat. Und der Arzt sagt, dass er nicht mehr lange zu leben habe.« Vielleicht keine 2 Monate mehr. »Na, es wird nicht viel an ihm verloren sein«, erklärte Columba. »Von wem zum Teufel redet ihr nur?« fragte der Colonel. »Von einem Irrsinnigen aus Korsika, der hier in Pension ist«, antwortete Columba mit gleichgültiger Miene. »Ich werde mich von Zeit zu Zeit nach seinem Befinden erkundigen lassen.« »Aber Colonel Neville, so essen Sie doch nicht alle Erdbeeren auf. Lydia und Orso werden vielleicht auch noch einigen Appetit mitbringen.« Als Columba den Bauernhof verließ, um mit den anderen wieder in die Kalesche zu steigen, folgten ihr die Blicke der Pächterin. »Diese Signorina, die so hübsch ist«, sagte die Frau zu ihrem Töchterlein, »ich möchte wetten, dass sie den bösen Blick hat.«